Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Als Rusbe Tahiri und seine Mitstreiter ihr Volksbegehren zur Enteignung großer profitorientierter Immobilienkonzerne vergangenes Jahr angemeldet haben, da wurden sie noch als revolutionäre Spinner verlacht. Ihr Credo? Wir brauchen gegenüber der Radikalität des Marktes eine radikale Lösung. Wir haben eine realistische Chance. Wir haben die Diskussion in dieser Stadt Richtung Interessen der Mieterinnen und Mieter verschoben. Spätestens seit diesem Wochenende ist klar, die radikale Idee ist bei den Berliner Bürgern mehrheitsfähig. Mehr als 50% der Bürger sprechen sich für die Initiative aus und schon zum Start des Volksbegehrens am Samstag bekamen die Aktivisten 15.000 der 20.000 Unterschriften zusammen, die für den ersten Schritt des Enteignungsvolksbegehrens nötig sind. Inzwischen wird auch in der Bundespolitik diskutiert, ob Enteignung gegen Entschädigung als Ultima Ratio in der Wohnungspolitik in Frage kommen. Grünen-Chef Robert Habeck spricht sich eindeutig dafür aus. Ausdrücklich ist im Grundgesetz eine Sozialverpflichtung des Eigentums vorgesehen. Das haben wir nur immer wieder vergessen. Aber nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann, sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet. Es wäre absurd, wenn das Mittel der Enteignung nur angewendet würde, um neue Autobahnen zu bauen, aber nicht um gegen grassierende Wohnungsnot vorzugehen. Auch Karin Ley, stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken, hält Enteignung für legitim. Das Volksbegehren und auch die bundesweiten Demonstrationen unter dem Motto Mietenwahnsinn am Samstag seien vor allem ein Misstrauensvotum gegen die Wohnungspolitik der Bundesregierung. Es ist vor allen Dingen ja auch eine Demonstration, die sich gegen die Tatenlosigkeit der Bundesregierung richtet, gegen die Tatsache, dass wir mit der sogenannten Mietpreisbremse wahrscheinlich das wirkungsloseste Gesetz in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen wurde, das jahrelang tatenlos zugesehen wurde durch diese Regierung, dass die Gelder, die der Bund für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, viel zu gering sind. So Ley heute im ZDF. Wie umstritten das Mittel der Enteignung ist, zeigt sich auch innerhalb der Parteien. Anders als Grünen-Chef Habeck spricht sich sein Parteifreund Tarek Al-Wazir gegen eine Enteignung von Immobilienkonzernen aus. Bevor man etwa Entschädigungen in Milliardenhöhe zahle, sollten Kommunen und Länder lieber Wohnungen neu bauen, sagte der hessische Bauminister heute Morgen im Deutschlandfunk. Die grassierende Wohnungsnot in Berlin habe die Berliner Landespolitik zu großen Stücken selbst zu verantworten. 2004 hat diese Wohnungen verkauft, hat dafür 400 Millionen bekommen. Die sind jetzt 7 Milliarden wert. Ich glaube an dieser Stelle, dass man, wenn man einen Fehler mal gemacht hat, ihn nicht dadurch heilt, dass man den nächsten Fehler macht. Wenn ich die Wahl hätte, 7 Milliarden auszugeben für eine Entschädigung der deutschen Wohnen oder mit diesen 7 Milliarden Wohnungen zu bauen, würde ich mich immer für das Zweite entscheiden. Zudem seien die brachliegenden Flächen in Ballungsräumen das eigentliche Problem. Die Politik müsse die Besitzer motivieren, ihren Grund und Boden für den öffentlichen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Ähnlich sieht es in der SPD aus. SPD-Chefin Nahles erteilte dem Volksbegehren gestern in der Bild-Zeitung eine Absage. Enteignungen dauerten Jahre und schafften keine einzige neue Wohnung. Nahles-Stellvertreter Ralf Stegner schließt sie als letztes Notwehrrecht des Staates nicht aus. Beide sprechen sich allerdings für einen Mietenstopp aus, der die Mieten in teuren Großstädten auf einen maximalen Quadratmeterpreis deckeln würde. Doch auch für eine solche stärkere Regulierung von Immobilieneigentümern, von Kritikern Enteignung Light genannt, gibt es im Bund derzeit keine Mehrheit. Die Unionsbundestagsfraktion sprach sich bereits dagegen aus. Man müsse bauen, nicht enteignen, sagt Ulrich Lange, der für Bauen zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion. Enteignungen seien das falsche Instrument, steigende Mieten aufzuhalten. Es müsse mehr Bauland bereitgestellt werden und mehr gebaut werden.